willkommen zu einer neuen Episode des Uncast. 232 ist heute angesagt und es weihnachtet so gar nicht da draußen, ja. Ach, was soll's, ja. Aber von Google ist wieder einiges Interessantes zu erwarten, ja, nicht nur über die Feiertage, sondern schon vorher angefangen. Irgendwie habe ich das total verpasst, komme ich gleich dazu in den Themen, nämlich Arcos Virtual Reality Brille und das Cardboard Projekt. Unglaublich. Tja, die News sind diesmal wieder schwach ausgefallen, muss ich sagen, oder was heißt wieder, diesmal schwach ausgefallen. Aber nichts anderes habe ich jetzt so kurz vor den Weihnachtsfeiertagen erwartet, ja. Community war es auch recht ruhig, natürlich. Das ist ja eine besinnliche Zeit. App der Woche gibt es trotzdem was ganz anderes diesmal, was ihr kein Spiel, ja, gleich von weg. Ja, also ihr dürft erwarten, dass die Sendung heute nicht ganz so lange dauert. Jawohl. Arcos Virtual Reality Brille, ja, ist erhältlich. Ich hätte es ja fast nicht für möglich gehalten, ja. Also wirklich so eine Billigstbrille, ja, für ungefähr $37 zu kriegen. Ja, was ist da? Was ist das? Also, das ist eine Virtual Reality Brille eben, um dreidimensional zu sehen oder eben, wie auch immer, wenn man das dann sagen möchte, hier das zu imitieren, was normalerweise nur für ganz teure Systeme eben möglich ist. Das Ganze hat natürlich eine deutliche Einschränkung, das ist ja klar. Zum Beispiel, es ist da keine interne Hardware jetzt vorhanden. Ja, also in der Tat ist es im Prinzip nur ein Plastikgehäuse mit entsprechenden Linsen da drin. Ja, und da erklärt sich dann eben auch der Preis. Zuerst dachte ich natürlich, das ist ein System und das ist jetzt besonders günstig, so wie man es von Arcos gewohnt ist. Aber das hat mehr mit dem Cardboard-System gemeinsam, das Google auch benutzt und ist auch mit diesem kompatibel. Wer aber eben statt Pappendeckel, ja, kennt ihr den Ausdruck, was? Pappe, statt Pappe, ja, eben ein etwas robusteres Teil möchte, der kann dann eben dieses Arcos VR mal in Betracht ziehen. Ja, ich muss sagen, ich habe mich bisher wenig beschäftigt mit dieser Idee, die Google hatte, ein Cardboard. Ich habe das für einen kleinen Scherz gehalten, ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich fand das nicht plausibel. Aber in der Tat ist es so, dass es wohl kein Scherz ist, es sei denn, es ist der größte Hoax in der Geschichte überhaupt und selbst andere Firmen würden da reinfallen, ist es aber nicht. Was ist Cardboard? Aus Pappe, mit zwei Linsen drin und damit ist es dann möglich, eben spezielle Apps oder am Monitor spezielle Sachen dann eben ja mit diesem Virtual Reality System ja da entsprechend Effekte zu sehen. Ja. Es ist schon grotesk eigentlich das Teil, ja, das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt eine SDK dafür, ja. Für Android und für das Unity-System. Wundert mich auch, dass Unity hier genutzt wurde, weil ja Unity bald gar nicht mehr funktioniert in den Browsern. Das Plugin-System wird ja abgeschaltet, aber ich denke, da wird sich noch was anderes bieten. Vielleicht wird ja Unity integriert in Chrome. Mit so einer SDK wird dann natürlich erwartet, dass die Entwickler das auch unterstützen, weil das Google Cardboard ist, ähnlich wie diese Reality-Brille, diese Arcos VR-Brille, einfach dann super billig, ja, Und dann kann man das einfach nutzen. Als Beispiele wurden hier zum Beispiel, wird zum Beispiel gezeigt, ein Paul McCartney-Konzert gibt es dafür schon, ja. Volvo Reality Test Drive oder ein Proton Pulse 3D Game. Ja, diese Sachen gibt es eben schon mal. Und durch die Veröffentlichung von dem SDK wird eben bald sehr viele Sachen gemacht. Es gibt auch Apps wie Cardboard, ja, tatsächlich mit ewig viel A's drin, ja, und Tilt Brush Gallery, um mal zu zeigen, was eben so machbar ist damit. Also, wie gesagt, ich habe mich nicht groß damit beschäftigt. Im Prinzip könnt ihr dann eben so Virtual Reality Darstellungen mit diesem Cardboards erkennen sehen. Und die Idee ist eigentlich gut und faszinierend, dass man das mit so simplen Methoden tatsächlich dann auch machen kann. Ja. Und von daher ist es sicherlich nichts nichts Verkehrtes, das mal auszuprobieren. Ja. Da das, wie gesagt, die ganze Zeit an mir vorbeigehen, muss ich erstmal so Zugriff zu so einem Cardboard natürlich haben. Die gibt's für ein Appel und ein Ei zu bestellen. Natürlich ist wieder der Import aus den USA das größte Problem. Aber für Entwickler dürfte das jetzt kein Thema sein, kein großes. Und somit denke ich, dass wir noch einiges darüber hören werden. Faszinierend ist halt, dass Google so einen Schritt überhaupt gemacht hat. Ist das vielleicht ein Versuch, mal abzuchecken, ob die Leute, wenn sie das Zeug quasi geschenkt kriegen, ob sie es dann wenigstens nutzen würden? Ja. Weil man hat natürlich hier immer noch das Problem mit diesem Klotz vom Gesicht, ja. Und ob das dann ja jetzt positiv ist, dass das dann auch noch aus Pappe ist, das ist eine weitere Frage. Aber zumindest mal kann es dann am Preis nicht mehr liegen. Ich denke, es wird hauptsächlich davon abhängen, welche Apps angeboten werden. Das war auch ja das Problem mit den ganzen 3D-Sachen bisher. War immer das Problem, dass man zwar die Technik hatte, ja, aber nicht genug Angebote, damit die wenigen Leute, die sich dann für die 3D-Technik interessieren, auch tatsächlich zufriedengestellt werden. Ja. Das war zwar bei dem letzten Versuch mit den 3D-Fernsehern jetzt vor ein paar Jahren besser, aber selbst das hat natürlich nicht ausgereicht. Ja. Zudem gibt es eben Probleme anderer Art. Ja. Zum Beispiel Probleme im Gesichtsfeld von den Einzelpersonen, klar, Beschwerden über Kopfschmerzen, Augenirritationen etc. etc. Und ich denke, das hier wird auch bei so einer VR-Brille ein Problem sein für einige, wo wir halt mal gar nicht so dran denken, ja, dass es eben auch ein eingeschränkter Kreis da gibt. Wie gesagt, am Preis kann es dann jetzt nicht mehr liegen. Am Aussehen vielleicht, ja. Aber wir müssen jetzt auch mal erst abwarten, ob sich das Teil oder wie sich das Teil dann bei den Nutzern einfindet. Und dann hängt es aber eben auch davon ab, wie viele und welche Apps da das nutzen und wo es dann auch tatsächlich sinnvoll ist, so eine Virtual Reality Sache. Nicht überall ist eine VR-Brille wirklich jetzt eine Erleichterung, eher dann eine Verschlechterung. Auf der anderen Seite wären dann solche Apps, wie es früher eigentlich, komisch, dass es gar nicht mehr so genutzt wird, diese Augmented Reality-Geschichten, ja, und das Wikitude hat es, glaube ich, damals geheißen, ne? Das ist fast vollständig aus dem Raum quasi aus dem normalen Benutzerraum verschwunden ist, weil das doch dann schon ziemlich viel Nutzen gebracht hat für einige Leute. Aber selbst das war eben eine Sache, wo nicht ganz so erfolgreich war, wie man sich das erhofft hatte. Und vielleicht hilft ja das Teil dann damit. Wobei die Handhabung natürlich da auch nicht gerade sehr komfortabel ist. Naja. Gut, ich lasse es mal hiermit bewenden, weil das wird nicht das letzte Mal sein, wo über das Cardboard da sprechen. Und kommt dann jetzt auch tatsächlich mal zu den News. Bei Google Drive gibt's jetzt eine Direktsuche per Sprache über dieses Okay Google, ja, bei dem man dann einfach zum Beispiel ein File direkt öffnen kann mit diesem Okay Google und dann entsprechend das die Suche nach einer Datei innerhalb von Google Drive. Das ist jetzt möglich. Vorsicht, ja, nicht alle Dateien sind es wert, mit Sprache geöffnet zu werden, ja. Puh, das kann peinlich werden, vor allem wenn man seltsame oder explizite Dateien benennt, ja. Also ist vielleicht nicht so gut, ja, aber das sage ich ja immer bei der Spracheingabe. Übrigens auch bei der Ausgabe, was dann zurückkommt, ist nämlich auch manchmal nicht unbedingt das, was man jetzt der Öffentlichkeit mitteilen will, ja. aber es ist immer ein Problem. Man machte sich ja vor kurzem noch Gedanken über das Skimming, ja. Das heißt, dass man eben auch jemand über die Schulter guckt, was hat der da für Informationen drauf, ja, und das ist, muss man schon aufpassen, und jetzt posaunt man da vielleicht komische Sachen in die Welt hinaus. Ja, ich bin wieder mal super pessimistisch, was das anbetrifft, ja, klar. Fürs Auto ist es natürlich super toll, aber ich weiß auch nicht, was für Files man unbedingt im Auto öffnen soll oder angucken soll. Gab's ja auch ein Urteil, habe ich in der Rios Wochensicht heute mal drüber gesprochen. Vor kurzem, also das mit, ihr dürft noch nicht mal mehr die Uhrzeit vom Handy ablesen, zumindest mal, wenn das nicht in irgendeiner Halterung ist und schon an ist. Ja. Also wenn ihr das Handy rauskramt, um die Uhrzeit zu lesen, dann habt ihr aber Pech gehabt. Das ist nicht erlaubt. Tja, ja. Gut, ob die Richter jemals ankommen werden im 21. Jahrhundert, ich weiß es nicht, aber das Sony PS4 Remote Play ist auf Geräte angekommen ohne Root, und zwar nicht nur Xperia-Geräte. Und das ist eine gute Sache, finde ich. Remote Play ist nämlich eine ganz, ganz faszinierende Geschichte. Damit kann man PlayStation 4 Spiele, ja, auf das Smartphone spiegeln und dort dann mit einem PS4 Controller auch spielen. Ja, das ist ja eine geniale Sache, übrigens von Nintendo geklaut, kopiert, nachempfunden. Die haben das, kennen das nämlich auch schon seit geraumer Zeit, machen mit der Wii U und diesem Tablet, was es da gibt dafür. Wo man dann quasi das Spiel sozusagen mitnehmen kann, ja, vom TV-Bildschirm. Und dann gibt's auch keinen Krieg in der Familie, wenn die wunderschönen Weihnachtssendungen laufen, aber man selbst will vielleicht was spielen, ja, ist möglich. Ja, gut, wie auch immer, mit Android hat das mit der Wii U ja nicht viel zu tun, und deswegen ist das natürlich für uns besonders interessant. Das funktioniert mit Geräten ab 4.4, richtig, und man braucht eben jetzt, wie gesagt, kein Root unbedingt mehr dazu. Das ist eine gute Nachricht. Welche Geräte da genau unterstützt werden, das könnt ihr dann auch im XDA Developers Forum lesen. Dort ist nämlich dieser Port, wenn man das so sagen will, gemacht worden von dieser App. Und damit könnt ihr dann mal sehen, ob das für euer Gerät okay ist oder nicht. Ich finde es schön, dass es nicht nur die Xperia-Geräte machen können. Klar, Sony möchte natürlich seine Xperia-Geräte und mit dieser App dann das eben als Pluspunkt für seine Geräte verkaufen. Schade, dass Sony das nicht für alle gemacht hat. Also Ich würde doch ein paar Ocken zahlen, ja, für so eine Remote Play App offiziell von Sony, vielleicht sogar noch auf dem Tablet jetzt hier. Das wäre eine wunderbare Geschichte. Und da würde ich auch ein paar Euro dafür zahlen, ohne Probleme. Vielleicht sollte Sony das auch mal überdenken. Naja, gut. Ein Update von Inbox bringt bessere Darstellung für Tablets. Ich bin immer wieder überrascht, wenn es heißt, oh ja, das ist jetzt so toll für Tablets und so weiter, das und das wurde geändert und hin und her. Ich finde eigentlich, ja, man sagt dann, ja, man sieht, die App ist nicht angepasst, da ist ja zu viel Platz. Naja, das ist nun mal eben das, was ich auch erwarte, ja, dass der Bildschirm eben nicht vollgestopft ist, sondern dass man eben mehr Platz hat. Wenn ich ein größeres Display habe, dann will ich auch größere Schallflächen haben. Mag sein, dass meine Erwartungen da ein bisschen anders gehen, aber was Google hier gemacht hat mit Inbox ist ein gutes Zwischending, ja. Wahrscheinlich ist dann jetzt keiner von beiden mehr zufrieden, ja. Auf jeden Fall ist es besser angepasst worden für Tablets, das kann man durchaus sagen. Und es ist halt nicht so, dass jetzt hier alles Mögliche draufgepackt wurde, nur weil man ein Tablet hat. Es ist sogar, muss ich sagen, von den Veränderungen her noch überschaubar. Wer also vorher Inbox benutzt hat, wird jetzt nicht komplett umlernen müssen. Das ist ja auch gut so. Ansonsten sieht man halt auch, wie dass die Entwicklung von Inbox weiter geht hier und dass die eben jetzt auch verschiedene andere Gerätegrößen oder aufs Visier nehmen, ins Visier nehmen und damit klar machen hier, Inbox ist nicht nur ein kleines Experiment, sondern das wird was Größeres. Ja, bin ich mir ganz sicher. Hangouts, Wear Replies für Pebble. Das war so eine Sache, die wurde vom Pebble Notification Center ja tatsächlich auch gemacht. Ja, das ging auf einmal nach einem Update von dieser Software und das war eine schöne Geschichte. Ja, weil wenn man dann zum Beispiel eine Hangout-Nachricht bekam, konnte man dann einfach das entsprechende auswählen, ja, und dann eben Antworten drauf, also Antworten oder mit vorgefertigten Antworten, ja, zum Beispiel, ja, bin gleich da oder alles klar, okay, ja, nein und so und ein paar andere Aktionen eben noch. Das normalerweise nur über Android Wear funktioniert, aber eben auch für die Pebble. Das Problem ist, nach dem letzten Hangouts-Update ging das nicht mehr. Das hat mich sehr gewundert. Woran lag es? Und zwar Hangouts aktiviert die Wear-Funktion nur dann, wenn es auch der Meinung ist, dass es genutzt werden kann auf diesem Handy. Und da wird offenbar geschaut, ob die Android Wear-App installiert ist. Wenn die installiert ist, dann scheint Hangouts auch hier zu funktionieren und man kann diese Android Wear Aktion auch wieder auf der Pebble machen. Ja, also ihr müsst einfach Android Wear installieren, egal ob ihr es benutzt oder nicht. Sonst denkt Hangouts quasi, nein, ich brauche hier diese Wear-Funktion gar nicht zu aktivieren, denn da ist ja gar kein Android Wear auf dem Gerät installiert. Total blöde, wieder 20 Megabyte, die man zusätzlich unnütz installieren muss, ja. Ich weiß gar nicht, was das für ein Mist, was der Mist denn eigentlich soll. Also da wäre mir doch lieber gewesen, eine Einstellungsfunktion in den Settings, wo ich dann einfach sagen kann, ja, Android Wear aktivieren, egal ob Android Wear installiert ist auf dem Gerät oder nicht. Oder nein, kein Android Wear, weil ich brauch's nicht. Das wäre doch eine schönere Sache gewesen, wie da die Voreinstellung wäre, wenn man ehrlich gesagt auch egal. Aber stattdessen hat man offenbar jetzt das versucht, idiotensicher zu machen. Ja, aber ha, Platz auf dem Handy, was ist das schon? Ja, ist doch egal. Brauchen wir ein neues Gerät und schon geht es. Das Eureka Smartphone sollte eigentlich ein Billigtelefon sein, das in der unteren Liga spielt, ja, aber irgendwo ist es dann doch schon erwähnenswert. Das Teil ist nämlich gar nicht mal so low-end, wie man das vielleicht denken könnte. Zwar sind einige Leistungsdaten natürlich nicht, oder sagen natürlich hier, mich gibt's günstig, aber andere sind doch sehr verwunderlich. Sicherlich ist ein 5,5 Zoll Display mit 720p Auflösung nicht mehr ganz zeitgemäß. Die 13 Megapixel Kamera hingegen, würde ich sagen, ist schon okay. Genauso wie der Octa-Core Snapdragon 615 Chipsatz, ja, 32 GB interner Speicher und auch noch ein Micro-SD-Card-Slot. Ja, das ist okay. 1 GB Arbeitsspeicher, das ist nicht okay, ja, für heutige Verhältnisse, aber gut. Und, also nicht gut, sondern aber okay, ja, ihr wisst, was ich meine. Und 2500 mAh Akku dürfte auch ausreichend sein, für einige Zeit mit dem Gerät rumzutüfteln. Das Ganze gibt es für $142, aber natürlich für Indien. Ja, also das Gerät speziell für Indien von der Firma Micromax und es nennt sich Yuriga. Das ist der Zeus der Telefone ist angekommen, heißt der Spruch, ja. Gut. Der Zeus. Was auch noch interessant ist, das Ganze kommt mit Cyanogen OS und das ist wohl einer der ersten Nutznießer von dem von diesem Exklusiv Abkommen, das ja Cyanogen mit Micromax geschlossen hat, was dazu führt, dass jetzt das OnePlus One in Indien nur noch grundsätzlich versorgt wird mit Updates und dass eigentlich dieses so mit dem Cyanogen Mod nicht mehr verkauft werden sollte, ja. Und das war da, das hat ja sehr viel Unmut gebracht, sowohl bei OnePlus als auch bei einigen Nutzern dort. Ja, wie gesagt, der Vertrag gilt nur für Indien. Dennoch komisch, dass Cyanogen so einen Vertrag überhaupt gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist wohl der erste Nutznießer davon. Und Cyanogen OS 11 wird da dann eben standardmäßig drauf sein. Eureka, schöner Name, übrigens nicht geschrieben wie Eureka, sondern mit Y am Anfang, also Eureka, ja. um sich da vielleicht markenrechtlich auch ein bisschen abzugrenzen. Ja. Ich hätte vielleicht noch Ärger mit dem Filmstudio gegeben. Ja. Weil wir schon übrigens von Low-Cost-Handys und Indien sprechen und so weiter. Es gibt neue Länder, die mit Android One-Geräten versorgt werden. Darunter gehört Bangladesch, Nepal und Sri Lanka. Ja, diese Kandidaten kriegen jetzt auch Android One-Geräte auf dem Markt offiziell. Und ich bin immer noch der Meinung, dass auch bei uns einige Android One-Geräte gut ankommen würden. Ja. Ja. GTA Chinatown Wars ist auf Android jetzt erhältlich. Ja. Schon auf dem Nintendo DS gab es das schon ziemlich lange, Chinatown Wars. Und jetzt hat es den Sprung geschafft auf Google oder in Google Play. Hat sich sozusagen den Weg freigeschossen. Ja, das lieb ist was. Und für 2,69 €, was wirklich nicht schlecht ist für einen GTA-Titel, ja, könnt ihr dann das Spiel bekommen. Vorsichtig erschrecken, das ist so die klassische GTA-Ansicht. Wer GTA 1 und GTA 2 noch kennt, der wird sich da dann gleich heimisch fühlen. Natürlich ist die Grafik da ungleich besser. Aber es ist halt eben in dieser Vogelperspektive, wer jetzt nur GTA 3 und die Nachfolger kennt, wird vielleicht erstmal ein bisschen geschockt sein. Ja? Aber es ist schon ein schönes Game, optisch gesehen. Ja? Technisch habe ich es jetzt noch nicht direkt gespielt. Deswegen kann ich es auch nicht als App der Woche machen, selbst wenn es ganz, ganz toll ist. Vielleicht kann ich mir das nächste Woche mal angucken dann. Mal sehen. dass Android Bluetooth und USB-Controller unterstützt werden. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Allerdings sind es auch wieder nur eine Handvoll. Wir wissen ja, wie Rockstar mit der Unterstützung von bestimmten Geräten verfährt. Deswegen dürft ihr auf keinen Fall erwarten, dass das auf allen Geräten laufen wird. Ja, definitiv nicht. Das kann ich euch sagen. Aber es ist in letzter Zeit etwas besser geworden. Von daher, zum Beispiel wird mir hier mein T9 angezeigt, dass es funktionieren würde. Aber das hat auch nicht immer was zu sagen. Also ich probiere es nach der Installation schnell mal aus. Ansonsten lasst es wieder zurückgehen. Wobei die 882 Megabyte dann doch ein bisschen dauern, bis sie heruntergeladen wurden. Ja. Aber es wurde ja geändert, es ist jetzt mehr als 15 Minuten, denn ihr Zeit habt, von daher werdet ihr wahrscheinlich Glück haben, ja. Gut, was wurde hier als Features hier reingeschrieben, bei Google Play? Eine epische Storyline, ja, mit Tonnen von Nebenmissionen, süchtig machenden Minispielen und versteckten, Sammelobjekten, ja. Mhm. Gut. Widescreen Resolution Support, das ist okay. Support für Android TV Geräte, ja, Android TV, nicht schlecht. Und einiges andere, also wie gesagt, hört sich gar nicht mal schlecht an. Übrigens, die Android-Version, das lässt hoffen, ist von Wardrum Studios entwickelt worden und nicht direkt von Rockstar. Das heißt, das Spiel könnte sogar funktionieren. Ja, Xiaomi hat Schwierigkeiten außerhalb Chinas. Ich meine jetzt damit nicht diese Patentgeschichte, wo sie in Indien gerade wieder auf den Deckel bekommen, sondern mehr mit den Verkaufszahlen allgemein. In Übersee will's einfach nicht so klappen und deswegen sind dort offenbar auch die potenziellen Partner ziemlich rar und somit kriegt momentan Xiaomi keinen Fuß in die Tür in den USA. Das heißt wiederum, dass Xiaomi hier auch von den Einnahmen momentan eher enttäuscht. Das hat einige Analysten gewundert. Da hat man eigentlich gedacht, dass Xiaomi so richtig durchbricht. Vor allem, weil ja auch Hugo Barra von Google zu Xiaomi gewechselt ist. Aber irgendwie ist der Schwung im momentan in Stocken geraten und es hängt wohl daran, dass eben keine Vertriebskanäle weder in Europa noch in den USA sich bereit erklären, Xiaomi einfach ins Sortiment zu nehmen und aktiv zu vermarkten. Und das braucht man ja. Also wo gibt's denn hier, in welchem Geschäft gibt's denn hier ein Xiaomi-Gerät zu kaufen? Ja, das ist halt ein Problem. Ja. Und dann, ne, Marke, ja, gibt's immer noch sowas wie eine Markenrelevanz, was ich natürlich nicht verstehen kann. Interessiert mich überhaupt nicht, was da drauf steht für eine Marke, aber in der normalen Bevölkerung, in der Nicht-Geek-Bevölkerung, da ist sehr wohl wichtig, ob da Samsung draufsteht oder Xiaomi, ja, oder Huawei oder irgendwas. Huawei hat man schon mal gehört, aber Xiaomi? Was ist denn das? Xiaomi? Xiaomi in die Augen, Kleines. Ne? Schlechter Witz. Nun gut, also auf jeden Fall muss es für Xiaomi vorangehen. Sonst gibt's massive Probleme. Wie gesagt, die Einnahmen haben schon enttäuscht und da wird schwierig, dass jetzt eben hier Xiaomi nicht in so eine Spirale gerät von Analysten, die sagen, ja, Xiaomi bringt nichts und dann wird's noch weniger und dann können die noch weniger Kapital für zu expandieren und bla bla bla. Ihr wisst schon so langsam, wie das ja funktioniert. Ne? Und es wäre eigentlich schade, weil im Prinzip haben die ja schon ein paar sehr gute Geräte. Wäre ich sehr froh, wenn die mal hier auf den Markt kämen, zu den Preisen, die Xiaomi auch vorschwebt. Das wäre schon akzeptabel soweit. Tja, was soll man zu sagen bei Walt Disney World und Google Wallet. Tatsächlich, Google Wallet eigentlich schon als Todeskandidat ausgemacht, denn der Betrieb wird, der Dienst wird eingestellt, ja, jedenfalls auf Webseiten mit Google Wallet zu bezahlen, wird also eingestellt, es geht nicht mehr. Deswegen hat man eigentlich gedacht, das war's dann für das Google Wallet. Die Übermacht, Konkurrenz, PayPal und natürlich auch das aufkommende Apple NFC Pay, das Apple Pay da, ja, wären also der Sargnagel gewesen für das Google Wallet, aber mitnichten, zumindest nicht in Walt Disney World, ja, dort wird nämlich jetzt Google Wallet akzeptiert. Ihr habt richtig gehört, es wird akzeptiert als Zahlungsmittel. Und das heißt, das ist die Welt der Träume, der Fantasie, ja. Die Fantasie von Google, endlich mal ein Bezahlsystem auf den Markt zu bringen, das akzeptiert wird. Ja, in Disney World, wie so viele Träume in Disney World, real geworden, ja. Und My Magic Plus heißt das, das System dort. Ha! Und damit kann man eben auch in dem Resort, also in den Parks und im Hotelzimmer damit bezahlen. Und ja, was soll man sagen? Ne? Ich finde es verwunderlich, ja. Unterstreicht aber offenbar genau das, was gesagt wurde. Google Wallet als NFC Bezahlmittel oder als Offline Bezahlmittel soll es weitergehen, aber online wird nichts mehr gemacht. Ja, online ist es nicht mehr machbar. Das hat für mich am Anfang etwas komisch geklungen und ich habe eigentlich gedacht, das war's mit Google Wallet. Aber offenbar war das nicht nur so dahergesagt, dass es im realen Leben existieren bleibt, sondern oder existieren wird, sondern hier scheint es wohl zu stimmen. Ja, am Anfang werden die meisten Geschäfte und auch die Schnellservice-Restaurants, Bars und Ticketverkaufsstellen dieses akzeptieren. Ja, und jede Stelle, die diese Portable Payment Terminals, die es in Disney World gibt, ja, und auch die richtigen Restaurants, an denen man sich an den Tisch sitzt, die werden dann später auch noch folgen. Da muss man wahrscheinlich erst die Technik noch einfügen. Also Google macht, Walt Disney macht es einem da wirklich einfach zu bezahlen, natürlich, ja. Denn wer so gerade so in einem Überschwung ist im Disney World, ja, und da wird's doch richtig schön, wenn man sein Android-Smartphone rausholt und einfach damit bezahlt. Da kann man so einfach überall drüber wischen. Ja, das nehme ich, zack, und das nehme ich, zack, und das nehme ich, zack. Und die Rechnung kommt ja erst später, ne? Da ist man schon wieder daheim und dann holt einem die Realität ein. Ja, One-Click-Enhance gibt's jetzt auch für Videos bei Google Plus, genau. Warum gibt's das nicht schon länger? Fragt man sich, wenn es denn hier jetzt auch gezeigt wurde oder wenn es jetzt auch veröffentlicht wird, so fragt man sich, warum gab es das nicht vorher schon? Werden wir nie erfahren. Ja. Aber was ist das überhaupt? Ihr kennt ja mittlerweile bestimmt alle diese Bildverbesserungen bei Google Plus, die wirklich massiv sein können, ja, von der Qualitätsverbesserung her, also wirklich fantastisch. Da sieht man Details, Farben, viel natürlicher, als die Kamera das einfangen konnte. Und im Prinzip werden dadurch die meisten Bilder wesentlich verbessert. Und was, da muss man gar nichts dafür tun, das geht alles automatisch. Wie Magie ist das, wirklich fantastisch. Selbst viele, die Bilder die ganze Zeit manuell kunstvoll nachbearbeitet haben, sagen dann, also bei diesem Google Plus Foto Auto Enhance, da brauche ich fast nichts mehr zu machen danach. Ja, das ist fast perfekt, ganz automatisch. Ja, und das ist schon manchmal so erschreckend, wie gut das funktioniert. Ja. Und genau das gibt's jetzt auch für Videos. Da gibt's auch ein Beispielvideo. Ich finde, da kommt's allerdings nicht ganz so gut rüber. Ja. Aber achtet mal auf die Pixel, ja, auf die Pixelfehler. Dann werdet ihr sehen, dass die wesentlich reduziert wurden, die Farben viel, viel kräftiger sind, bei diesem Enhanced Video. Und damit kann man auch viele Details sehen, die man eben vorher nicht erkennen konnte. Das ist also auch eine schöne Sache, dass es das jetzt endlich für dieses Google, also für Video bei Google Plus auch gibt. Das funktioniert auch alles automatisch, da brauchen wir also nichts zu machen. Wenn man also Video bei Google Plus hochlädt, dann wird es drüber gemacht, sofern man die Funktion eingeschaltet hat. Also prüft, wenn ihr das mal sehen wollt, ob die Funktion auch eingeschaltet ist. Wer das ausgeschaltet hat, der vermisst einiges. Auch deswegen, weil selbst wenn einem ein Bild mal nicht gefällt, das verbessert wurde, das passiert auch mal, ja, dann kann man das nachträglich einfach für dieses eine Bild einfach wegmachen oder sogar in einer Zwischenstufe abmildern, so dass das Originalbild nicht verloren geht bei Google, sondern da kann man einfach hin und her schalten zwischen der Originalversion und der verbesserten Version. Deswegen gibt es eigentlich keinen Grund, warum man das nicht angeschaltet hat. Und ja, die Ergebnisse sind wirklich phänomenal. Wenn das auch bei den Videos nur annähernd so gut funktioniert wie bei den Fotos, dann muss ich sagen, wow. Weil das Video gibt einem schon mal einen Vorgeschmack. Wie gesagt, ich hätte ein anderes Motiv lieber genommen, ja, weil da das vielleicht besser rübergekommen wäre. Naja, bald wird es jedenfalls aktiviert sein und dann funktioniert das auch schön. So, dann komme ich mal zu den Community-Sachen, ja. Wie gesagt, wenig von Matt Spike bei, du sagst gleich am Anfang, ja, Matt Spike, danke, danke. Schon hätten wir heute gar keine Community-Nachrichten, ja. Aber wie gesagt, ich kann es natürlich verstehen, hier Weihnachtszeit und Stress und alles Mögliche, ja. Viele sind ja auch nicht da. Umso schöner ist es, dass es hier eine App-Empfehlung gibt, und zwar den Ultra GPS Logger. Ja, Matt Spike schreibt, hallo, mal wieder eine App für die Outdoor-Aktivitäten, 50% billiger. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktiv ist, ich glaube nicht mehr. Nee, leider nicht mehr. Aber dort dennoch für Geocacher und Outdoor-Aktivisten, jetzt gut, ne? Outdoor-Aktivisten, ist es natürlich eine tolle Sache. 4,99 kostet das jetzt im Moment jedenfalls, ja. Und was macht das Ganze? Das lockt also Routen, ja, oder Bewegungen, die man das einfach im Hintergrund laufen lässt, ja, auch im Standby-Modus. Und mit dieser Autolocken-Autostart-Funktion ist es dann also sehr gut, lockt die Rohdaten nach Entfernung oder Zeit und man kann verschiedene Formate benutzen, zum Beispiel NMEA, KML und für Geocacher besonders interessant GPX-Dateien, ja, und CSV. Das Ganze kann man auch per E-Mail schicken oder FTP-Upload, ja. Es ist mit Kompression mit drin. Es wird Google Maps und auch OpenStreetMaps unterstützt, sehr schön. Auch jede Menge Online-Services, also Dropbox beispielsweise, OneDrive, Google Drive, ja, kann auch genutzt werden dafür. Und das ist, finde ich, eine super Geschichte für die Leute, die im Freien aktiv sind. Und es wird den ein oder anderen Geocacher bestimmt freuen. Natürlich muss man hier den Batterieverbrauch im Auge behalten. Also nicht für jedes Gerät wird es wohl geeignet sein, denke ich mal, weil das Tracklocken dann doch schon in gewisser Weise etwas batterieintensiv ist. Ja, bin mir sicher, da gibt es auch Einstellungsmöglichkeiten, dass man das auch ein bisschen reduzieren kann, weil je nachdem, wie oft eben die Position abgefragt wird, je mehr Strom wird dann natürlich auch verbraucht. Und da kann man dann sicherlich auch einstellen, dass es nicht ganz so viel Strom verbraucht. Oder das Teil nutzt, das weiß ich leider nicht, geht jetzt nicht durch die Beschreibung raus, nutzt vielleicht sogar die Standorterkennung von Google Maps, wobei die nicht so genau ist natürlich. Also denk schon, da gibt es ein eigenes System. Ja, und dann natürlich die Ansage. Und da komme ich auch noch mal gleich zu was. Ja. Matt Spike schreibt, warten aufs Christkind? Nein, warten auf Lollipop. Ja. Ja wie? Noch kein Lollipop? Selbst ich hab schon bekommen fürs Nexus 4, das gibt's doch nicht. Das kann gar nicht sein, ich bin immer der Letzte, der Updates bekommt. Ja, also, da ist was schiefgelaufen, das gibt's nicht. Ja. Aber natürlich, Leute, die jetzt zum Beispiel ein Handy haben, die kein Lollipop drauf kriegen, ja, die können ja vielleicht warten, ob sie ein Lollipop-Handy geschenkt bekommen. Tja, Weihnachten ist doch zum Schenken da. Genau. Genau, Thema Weihnachten, ja. Ich wünsche euch einfach schon mal jetzt frohe Kußnachten, ja, wie jedes Jahr. Einfach einen lieben Menschen in den Arm nehmen und küssen. Aber ich habe es auch in der Wochensicht gesagt, nicht unbedingt auf den Mund, ja. Je nach Person gibt es dann nämlich eine Ohrfeige, ja. Also nehmt lieber erstmal einen Backen, ja. Aber das Fest der Liebe kann ja auch anders gefeiert werden als mit dem Christbaum, ja. Den könnt ihr aber auch nehmen, ja. Und es ist ja jetzt nicht mehr lange, 2 Tage noch bis Heiligabend, hier, als ich den Podcast aufnehme. Wahnsinn, ja. Zeit vergeht immer so super schnell. Ein Jahr schon wieder bald rum. Aber den Rückblick gibt es in der nächsten Sendung noch vor den vor Neujahr, ne, vor Silvester. Ja, App der Woche, diesmal nicht für alle interessant, aber umso interessanter für die, die ein Fire TV haben. Da gibt es jetzt eine schöne, schnieke Smartphone-App dafür, die komplett eine Fernbedienung darstellt. Also die macht aus eurem Android-Handy quasi eine Fernbedienung, die sogar noch einige Funktionen verbessert hat. In der Tat heißt das für euch, dass ihr so viel Fernbedienung wie ihr wollt, beziehungsweise ihr habt eure persönliche Fernbedienung. Die wird mit dem Gerät gekoppelt, mit dem Fire TV, und dann könnt ihr die auch nutzen. Können auch natürlich mehrere Fernbedienungen gekoppelt sein, das heißt mehrere Geräte. Jeder hat seine eigene Fernbedienung. Ja, und dann gibt es Krieg ums Fire TV. Sogar die Voice-Funktion geht. Also einfach hier den Voice-Button in der App drücken und dann könnt ihr in euer Handy reinsprechen und dann wird die Voice-Suche eingeführt, so wie mit der Fernbedienung, der Bluetooth-Fernbedienung, die es eben ja die eben dabei ist. Besser sogar noch, wenn ihr Texteingaben machen wollt, um etwas zu suchen, dann könnt ihr die jetzt hier mit einer richtigen Android-Tastatur machen. Ihr tippt auf das entsprechende Symbol, dann öffnet sich die Android-Tastatur und ihr müsst nicht wie mit der normalen Fernbedienung dann hier jeden Buchstaben einzeln auswählen und anklicken, sondern ihr tippt einfach dort rein und schon werden die Daten entsprechend übertragen, das was ihr reingeschrieben habt. Sehr schön. Und das Navigieren macht ihr einfach am Bildschirm, einfach in die Richtung swipen, in die ihr gehen wollt. Ja, also was die Cursor-Tasten auf der normalen Fernbedienung sind hier eben da die Richtung vom Smartphone-Display. Ich finde, das ist eine faszinierende Sache. Ist eine Original-App übrigens von Amazon, die eben da jetzt bereitgestellt wird. Und auch die Wiedergabekontrollen sind verfügbar. Die werden dann bei Bedarf eingeblendet. Das heißt, sobald ihr zum Beispiel etwas startet, Musik zum Beispiel abspielt oder ähnliches, dann werden hier die Kontrollen sichtbar, wo ihr dann auch eben anhaltet, Pause, ja, und eben vor- und zurückspulen könnt. Alles vorhanden, was man mit der normalen Fernbedienung machen kann. Plus eben noch eine tolle Texteingabe mit richtiger Android-Tastatur und sogar eben diese Voice-Eingabe. Wunderbar. Was will man mehr? Weiß gar nicht, warum die Leute 3,9 hier durchschnittlich geben. Vielleicht haben sie was anderes erwartet. Ich kann, also manche Kommentare kann ich wirklich nicht verstehen. Was hat man denn erwartet? Das ist eine Fernbedienung. Eine Fernbedienung. Jetzt hat man mehr als eine Fernbedienung. Das ist doch schön. Ist doch toll. Irre. Ich finde das cool. Ja, das läuft über den Router, sollte normalerweise eben kein Problem sein. Wenn man den richtig eingestellt hat für solche Sachen, dann ist das kein Thema und ja. Wunderbar. Gut, also App der Woche, Fire TV, Download kostenlos und ihr habt eine schöne Fernbedienung aus eurem Smartphone oder auch Tablet gemacht, ja. Muss da nicht immer die kleine Fernbedienung suchen oder, ja. Ich find's toll, wenn man mehrere Fernbedienungen hat, ja. Weil die liegt garantiert immer dort, wo man nicht hinkommt. Aber das Smartphone, das hat man ja eh immer in den Griffel. Ja. Leute, das war's dann von Uncast für diese Ausgabe. Wie gesagt, ich wünsche euch frohe Weihnachten, frohe Kustnacht oder was auch immer ihr feiern wollt. Ja, schöne Feiertage. Und auch diesmal heißt's, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos, Kommentare habt, nur her damit. Google Plus Uncast Community auswählen und schon könnt ihr da eure Meinung kundtun. Oder ihr schreibt mir eine Mail. rio@thenetcast.com, ryno@thenetcast.com. Ganz Links und Informationen zu der Sendung findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleingrünen Antennen steif und hoffentlich habt ihr viele Android-Sachen oder was immer ihr auch wollt für Weihnachten unterm Baum liegen oder unter auch was immer. Ja. Und dann bis nächste Woche. Tschüss! World.